Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Der Bundesnachrichtendienst ist wichtig, aber auch er muss sich an Recht und Gesetz halten. Das betonte der Grünen-Politiker Konstantin von Notz heute früh im Deutschlandfunk. Auch im Kampf gegen Terrorismus ist wichtig, dass eben Gesetze eingehalten werden. Und die Frage, ob diese Massenüberwachung überhaupt irgendetwas hilft gegen Terrorismus, die ist ja sehr umstritten. Ich sage, es ist ganz wichtig, dass wir einen Bundesnachrichtendienst haben. Und ich finde auch wichtig, dass er effektiv agiert. Aber wir dürfen in einem Rechtsstaat vor diesen Voraussetzungen, gerade vor diesen Herausforderungen, die wir haben, nicht sagen, da darf man bei rechtlichen Fragen 5 Grad sein lassen, sondern wir müssen den Anspruch haben, dass eben auch ein Geheimdienst sich an Recht und Gesetz hält. Von Notz kritisierte Medienberichte, die Bundesregierung wolle sich von der Armenien-Resolution des Bundestages distanzieren, um das Verhältnis zur Türkei zu entschärfen. Ich glaube, dass das ein unglaublicher Vorgang ist, dass der Deutsche Bundestag hier eine klare Entscheidung nach einer langen Diskussion getroffen hat. Und dass jetzt die Bundesregierung, Frau Merkel, auch Herr Steinmeier, die ja schon im Vorfeld dieser Resolution sich sehr ambivalent verhalten haben, sich da jetzt aus dem Staub machen wollen, das relativieren wollen, das halte ich für einen ungeheuren Vorgang. Und das wird sicherlich Diskussionen im Deutschen Bundestag nach sich ziehen. Konstantin von Notz von den Grünen. Die Außenminister der EU treffen sich heute im slowakischen Bratislava, um unter anderem über das Verhältnis zur Türkei zu debattieren. Kai Küstner. Während der österreichische Kanzler Christian Kern etwa lautstark den Abbruch der Beitrittsverhandlungen fordert, sehen andere Staaten, allen voran die Briten zum Beispiel oder auch die EU-Kommission, das ganz anders. Und auch die Bundesregierung hält wenig davon, sämtliche Brücken abzubrechen und damit auch den Flüchtlingsdeal zu gefährden. Jedenfalls hatten hochrangige EU-Politiker ihre Wortwahl gegenüber Ankara in den letzten Tagen hörbar entschärft. Die türkische Regierung hatte sich zuletzt wiederholt darüber beklagt, dass die Europäer ihr nach dem vereitelten Militärputsch nicht genügend Rückendeckung gegeben habe. Gestern jedoch war unter anderem EU-Parlamentspräsident Martin Schulz in die Türkei gereist. Zwar trat auch er ohne Lösung im Streit um die Visumsfreiheit die Heimreise an. Jedoch war spürbar, dass beide Seiten um eine Verbesserung des vergifteten Klimas bemüht waren. Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel von der ÖVP hat in dieser Sendung bekräftigt, dass das »Wir schaffen das« der Bundeskanzlerin das Richtige mit Blick auf die Flüchtlingsproblematik vor einem Jahr war. Es habe keine Alternative gegeben, um der humanitären Krise Herr zu werden. Dieses »Wir schaffen das« habe ich eigentlich als eine Aufforderung zur Ermutigung gesehen, dass wir gemeinsam so etwas schaffen sollen, in einer Ausnahmesituation, die natürlich nicht andauernd und ununterbrochen weitergehen kann. Es ist vernünftig, dass man sozusagen Sicherheitsbremsen einbaut, damit der Eindruck, der ja eine Zeit lang vorgeherrscht hat und den Menschen tatsächlich Sorgen gemacht hat, dass wir die Kontrolle verloren haben, dass eben dieser Eindruck nicht fortgesetzt werden kann. Der frühere österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel. Die Kritik seines Parteifreundes und bayerischen Finanzministers Söder, CSU, an der Brüsseler Entscheidung, Apple zu Steuernachzahlungen in Milliardenhöhe zu verdonnern, kann CDU-Fraktionsvize Michael Fuchs nicht verstehen. In diesem Programm plädierte er für Wettbewerbsgleichheit. Die Zahlen, wenn Brüssel die ausgerechnet hat, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass sie das sorgfältig getan haben und dass sie stimmen. Deswegen kann ich die Kritik von Herrn Söder nicht in jeder Hinsicht nachvollziehen. Für mich steht fest, das Beihilferecht ist in Ordnung. Wir brauchen Beihilferecht, damit wir in Europa gleiches Recht für alle Unternehmen haben. Und es kann nicht sein, dass einzelne Unternehmen bevorzugt werden. Die Kommission hat dafür zu sorgen, dass europäische Unternehmen und ausländische Unternehmen, also in dem Fall ja ein amerikanisches Unternehmen, in der Besteuerung gleich behandelt werden, in jedem Land. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Michael Fuchs. In Venezuela haben hunderttausende Menschen gegen die Regierung von Präsident Maduro protestiert und seine Abwahl gefordert. Anne-Kathrin Mellmann. Die weitgehend friedliche Kundgebung dauerte mehrere Stunden. Tausende waren tagelang aus allen Landesteilen in Richtung Hauptstadt marschiert. Sie wollen einen Politikwechsel, weil sie der Regierung die Schuld an Wirtschaftskrise und Inflation geben. Im Erdölland Venezuela sind Lebensmittel und Medikamente knapp. Auch Anhänger der sozialistischen Regierung demonstrierten in Caracas. Präsident Maduro sagte, er habe angeblich kurz vor der Massendemonstration einen Putsch gegen ihn vereitelt. Er werde mit eiserner Hand durchgreifen und erwäge, Parlamentsabgeordneten die Immunität zu entziehen. Die Opposition, die seit Dezember die Mehrheit im Parlament hat, will ein Abwahlreferendum noch in diesem Jahr. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat die Parteien in Gabun zu einer friedlichen Beilegung des Streits um den Ausgang der Präsidentenwahlen gemahnt. Bei Zusammenstößen in der Hauptstadt Libreville waren gestern 3 Menschen ums Leben gekommen. Georg Schwarte. Nach dem knappen Wahlsieg des amtierenden Präsidenten Ali Bongo hatten Regierungskritiker das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Libreville in Brand gesteckt. Polizei und Armee griffen daraufhin offenbar die Zentrale der Oppositionspartei an. Es gab Tote und Verletzte. Hunderte Menschen wurden verhaftet. Ban Ki-moon sprach von einer unverhältnismäßigen Reaktion der Sicherheitskräfte und sagte, er verstehe die Frustration vor allem der Jugend in Gabun, die auf demokratische Reformen und bessere Lebensbedingungen poche. Die Regierung des seit fast 50 Jahren von der Familie Bongo beherrschten Landes rief er auf, den unterbrochenen Internet- und Mobilfunkservice wieder freizugeben und die freie Berichterstattung aller Medien zu gewährleisten. Spaniens geschäftsführender Ministerpräsident Rajoy will heute Abend einen zweiten Versuch starten, im Amt des Regierungschefs bestätigt zu werden. Oliver Neuroth. Die Chancen des konservativen Rajoy sind klein. Ihm reicht heute zwar eine einfache Mehrheit im Parlament, also mehr Ja- als Nein-Stimmen, aber selbst die bekommt er wohl nicht zusammen. Der Knackpunkt sind die Sozialisten. Sie müssten sich bei der Abstimmung enthalten, damit Rajoy durchkommt. Doch ihr Chef Sanchez stellt immer wieder klar, dass seine Partei von ihrem Nein nicht abrücken wird. Die Sozialisten wollen verhindern, dass Rajoy im Amt bleibt. Sie werfen seiner Partei vor, in viele Korruptionsskandale verwickelt zu sein. Rajoy als Chef dürfe Spanien deshalb nicht weiter regieren. Und im Studio ist Bastian Rudde mit den Sportinformationen. Guten Morgen. Die US Open, die sind das vierte und letzte Grand Slam Tennisturnier des Jahres und dort läuft es für die deutschen Männer nicht gut. Alle 8 sind früh ausgeschieden. Über Nacht hat es in seinem Zweitrundenmatch auch Alexander Zverev erwischt. Besser sieht's bei den US Open bei den deutschen Frauen aus, auch dank Laura Siegemund, die es in die dritte Runde geschafft hat. Geiles Gefühl. Ja, ich bin super happy. Ja, hat man ja mitgekriegt, dass ich jetzt nicht ganz so frisch wie ein junges Reh war jetzt die Tage und so. Und bin sehr stolz darauf, dass ich das ausgeblendet habe, so gut es halt geht. Frisch wie ein junges Reh war Laura Siegemund übrigens deshalb nicht, weil sie offenbar eine Grippe verschleppt hat. Gespielt hat sie trotzdem, und das kennen wir ja, der Spitzensport lebt das vor, wovon im Breitensport jeder abrät. Wie dem auch sei, ebenfalls in der dritten Runde stehen Angelique Kerber und Carina Witthöft. Sie können heute ins Achtelfinale der US Open einziehen. Im Zuge der Ermittlungen rund um die Fußball-WM 2006 hier in Deutschland hat die Schweizer Bundesanwaltschaft 8 Razzien durchführen lassen, auch beim ehemaligen Chef des Organisationskomitees Franz Beckenbauer, von dem damit jetzt klar ist, dass erstmals auch gegen ihn strafrechtlich ermittelt wird. Mögliche Folge ist im Extremfall eine Haftstrafe von bis zu 5 Jahren. Das Ganze wegen mutmaßlichen Stimmenkaufs rund um die WM. Weil wir darüber in dieser Sendung schon viel berichtet haben, machen wir jetzt weiter mit einer Personalie, die im Zuge der WM 2006-Affäre etwas untergegangen ist, nämlich dass Manuel Neuer neuer Kapitän der Fußballnationalmannschaft ist. Für Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff die folgerichtige Wahl. Er ist ein unglaublich integrativer Typ, der gerne auch Verantwortung übernimmt, der auch eine Stimme hat, mit verschiedenen Gruppen auch in der Mannschaft, aber auch dem Betreuerstab umgehen kann und das eben auch ehrlich macht. Ist ein Junge aus dem Pott, aus dem Ruhrgebiet, also eine ehrliche Haut und das zeichnet ihn aus. Also Bewerbung erfolgreich, Manuel Neuer, neuer Captain der Fußballnationalmannschaft. Er ersetzt Bastian Schweinsteiger, der zurückgetreten ist. Bastian Rudde mit den Sportinformationen. Am Wochenende gibt es eine ausführliche Sportsendung, 19.10 Uhr Samstagsport am Samstag. Am Sonntag von 17.55 Uhr bis 20 Uhr unsere Sondersendung zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Das waren die Informationen am Morgen mit Christoph Heinemann. Dankeschön fürs Zuhören.